Außerdem sind komplexe Riten und Geschichten ein gutes Erkennungszeichen für die Gruppenzugehörigkeit, denn für Außenstehende und Trittbrettfahrer sind sie schwer zu imitieren. Solche kostspieligen Signale, wie Evolutionsbiologen sagen, stärken den Zusammenhalt in der Gruppe und haben nachweislich positive Folgen für die Gemeinschaft. So haben die amerikanischen Anthropologen Richard Sossis und Eric Bressler anhand von autonomen Kommunen in den USA der letzten 200 Jahre gezeigt, dass die Gemeinschaften religiöser Siedler, die eine starke Hingabe verlangten, deutlich länger existierten als Gruppen, die sich religionsunabhängig gebildet hatten, wie etwa Anarchisten oder utopische Sozialisten. Während kaum eine säkulare Gruppe länger als 8 Jahre Bestand hatte, hielten viele religiöse Gruppen deutlich länger. Die erfolgreichste existierte über 125 Jahre. Kahan und Kollegen meinen, bei der weltweiten Polarisierung ginge es nicht immer nur um Werte, sondern manchmal bloß um Fakten. Das scheint mir jedoch zu kurz gedacht, denn die Gesellschaft ist genau bei denjenigen Fakten gespalten, die moralisch relevant sind, weil sie die 6 Prinzipien betreffen. Wer über die Gefahren von Fracking, genmanipuliertem Mais, Einwanderern oder bewaffneten Privatleuten urteilt, tut das nicht allein mit Blick auf die Fakten, sondern immer auch aus der Perspektive der Moral. Unsere individuelle moralische Identität ist also ganz entscheidend von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe geprägt, mit der wir gemeinsame Werte teilen. Daher ist es oft wichtiger, die richtige Moral zu verkünden, als die richtigen Tatsachen.